Es ist nicht alles einfach, was dir geschieht. Du weißt genau, wovon ich rede. Und jeder hat diese Probleme auf diesem Gebiet. Und alle fragen sich, wie soll es weitergehen? Und nicht alle werden das verstehen. Was soll das hier? Mach ich dort, wo ich jetzt bin, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Leuten und immer so weit, alles zu verändern. Ich habe nichts zu verlieren, das Leben schreibt Geschichte, doch ich werde mein Blick nach oben richten. Zur richtigen Zeit, mit den richtigen Leuten und immer so weit. Kannst du dir vorstellen, dass das alles anders geht, solange du diesen Song hörst, ist es noch nicht zu spät. Und du fragst dich, was will er mir sagen? Ich kann mich nicht beklagen und du willst die Wahrheit sehen. Und nicht alle werden das verstehen. Was soll das hier? Wo will ich hin? Was mach ich dort, wo ich jetzt bin? Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Leuten und immer so weit, alles zu verändern. Ich habe nichts zu verlieren, das Leben schreibt Geschichte, doch ich werde meinen Blick nach oben richten. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Leuten und immer so weit. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Leuten und immer so weit, alles zu.